Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zur Folge 130 des Gabelbissen Podcast. Die letzte Folge war ja durchaus eher, wie soll man sagen, gesünder von dem, und heute präsentiere ich euch, naja, ich würde sagen, fast das krasse Gegenteil davon. Heute wird es mal wirklich herzhaft und deftig hier im Gabelbissen. Den Anlass oder die Idee zu der heutigen Folge hatte ich vor einigen Tagen. Da war hier in der Gegend der Neustifter Kirtag. Kurz zur Erklärung, was ist denn der Neustifter Kirtag überhaupt? Also Neustift war mal eine eigenständige Gemeinde am Rande von Wien oder außerhalb von Wien. Mittlerweile ist es in Wien und zwar Teil vom 19. Bezirk von Döbling. Und wie es noch ein eigenständiges Dorf war, hat Kaiserin Maria Theresia Neustift am Walde ein spezielles Recht eingeräumt, dass sie einmal im Jahr die Weinbauern ein Fest feiern dürfen, nämlich den Neustifter Kirtag. Und diese Tradition ist bis heute erhalten geblieben. Und nur, was hat jetzt der Kirtag mit Verhackerten zu tun? Unter dem Kirtag feiern eben die ganzen Winzer in jener Gegend, in jenem Teil vom 19. Bezirk. Und was ist ein typisches Essen von einem Heurigen? Richtig, eine Brettljause. Und was ist ein Teil der Brettljause? Genau, das heutige Thema, nämlich das Verhackerte. Also heute werden wir uns im Gabelbissen eben dieses spezielle Gericht, diesen Teil mal etwas genauer anschauen. Was genau ist ein Verhackertes eigentlich? Ganz einfach gesagt, das ist ein Brotaufstrich. Mehr ist es eigentlich nicht. Ja, aber nicht irgendein Brotaufstrich. Die Hauptzutat beim Verhackerten besteht aus herzhaften Speck. Heute wird aber auch noch zusätzlich ein bisschen was anderes reingegeben, nämlich Selchspeck und Gewürze, wie zum Beispiel Majoran. Aber auch Zutaten wie Knoblauch und Zwiebel finden durchaus ihren Weg ins Verhackerte rein. Das Gericht hat auch eine Gegend, wo es ursprünglich herkommt und wofür es typisch ist, nämlich die Bundesländer Steiermark und Kärnten. In den beiden kennt man das Verhackerte am meisten. Und ich würde fast sagen, der Ursprung des Verhackerten liegt meiner Ansicht nach in der Steiermark. Zumindest so, wie ich es recherchieren konnte. Also, ich will jetzt nicht Kärnten irgendwas abspenstig machen, aber so nach meinen Recherchen nach dürfte die Steiermark quasi die Mutter des Verhackerten sein. Na, wie wird das Ganze jetzt gemacht? Zunächst einmal wird der frische Speck mit Salz eingerieben und danach kommt er zur Kalträucherung in die Selch rein, damit das schön dann geräuchert wird. Und da bleibt er dann für mehrere Wochen. So im Schnitt kann man sagen, ja, so 2 bis 3 Wochen herum bleibt er da in der Räucherkammer und wird schön langsam geräuchert. Nach dem Räuchern bzw. teilweise auch davor wird die Schwarte abgezogen. Schwarte ist ja, ihr wisst, kennt das vielleicht, wenn ihr einen Braten schon mal gemacht habt. Wenn man das brät, ist es wunderbar knusprig und schön. Wenn man Blomben trägt, kann es durchaus auch gefährlich sein. Aber beim Verhackerten wäre die Schwarte alles andere als wirklich brauchbar, weil wir haben hier nichts gebraten und die ist etwas sehr stark zäh und das würde dem Ganzen nicht sehr gut tun und wäre somit ungenießbar. Und darum zieht man das eben ab, sprich man entfernt das Ganze. Im Anschluss, wenn man das gemacht hat, wird der Speck weiter verarbeitet. Früher war das eine sehr aufwendige Arbeit. Da hat man das Ganze mit einem sogenannten Verhackertmesser gemacht. Und mit diesem speziellen Messer hat man das Fleisch ganz, ganz klein geschnitten. Damit ihr euch was vorstellen könnt, die Stücke waren in etwa so groß wie ja, von einer Erbse herum, würde ich sagen. Im Anschluss hat man das Ganze in einen Tontopf gegeben, der mit Schmalz ausgekleidet war. Und da hat man das fest reingedrückt und im Anschluss nochmal ein bisschen Schmalz drüber gegeben. Und eventuell hat man das Ganze auch noch mit fein gehacktem Knoblauch oder Zwiebel gewürzt oder verfeinert, sagen wir mal so. Und dann hat man das eben mit Schmalz abgedeckt und hat ein bisschen gerastet und das war's. Heute ist die Verarbeitung wesentlich einfacher und anders und weitaus technischer. Zunächst einmal wird der Speck mit Selchfleisch gemischt. Also es kommt immer wieder vor, im Originalen wird es nicht gemacht, aber es wird immer wieder gerne mit Selchfleisch vermischt. und zusätzlich noch mit Gewürzen. Und da wird das Ganze mal grob geschnitten, mit den Gewürzen vermengt und dann kommt es gleich direkt in den Fleischwolf hinein. Ja, und im Anschluss kommt das Ganze auch wieder in einen mit Schmalz ausgestrichenen Topf hinein. Das kann auch ein Tontopf sein, das kann Steingut sein, das kann ein Emailtopf sein. Das können verschiedene Arten sein, beziehungsweise ist durchaus auch denkbar, dass man heutzutage Becher oder Gläser verwendet. Oder sogar ein Kunstdarm, also es, man kommt die auch so wie Würste quasi zu kaufen, so wie Aufstrichwürste. Bis heute ist jedoch eines gleich geblieben, abgesehen von der Variante, die wir im Kunstdarm drinnen haben. Nämlich, das Verhackerte wird oben immer mit Rindertalg versiegelt. Das ist diese weiße Masse, die man oft oben findet, das ist Rindertalg. Keine Sorge, ist nichts Grausliches, kann man essen. Tut dem Ganzen eigentlich nichts ab. Ja, und wie bereits schon erwähnt, das Verhackerte ist ein Bestandteil der klassischen Brettljause. Also wenn man zum Heurigen geht, in die Buschenschank geht und da Brettljause bestellt, hat man in der Regel immer eine Portion Verhackertes dabei. In der Steiermark, und das fand ich nämlich besonders interessant, weil das wusste ich nämlich so nicht, wird Verhackertes auch gern als Zugabe zu klassischen und deftigen Speisen verwendet. Da gibt es zum Beispiel den sogenannten Heidensterz. Und über diesen wird verflüssigtes Verhackert gegeben und eingearbeitet und so dann angeboten. Auch der Erdäpfelsalat wird in der Steiermark oder kann in der Steiermark durchaus mit Verhackerten verfeinert werden. Und zwar wird auch hier wieder das Verhackerte verflüssigt, also es wird erhitzt und so wird es dann anschließend über den Erdäpfelsalat gegossen. Ja, oder es wird auch gerne als Zugabe bei Einbrenn genommen. Ihr wisst, Einbrenn ist auch bekannt als Mehlschwitze, also Fett mit Mehl. Da wird natürlich dann auf die Butter oder die Margarine verzichtet, da nimmt man dann nur das Verhackerte. Es kommt auch gerne mal zum Krautsalat oder zu Erdäpfelschmarrn und anderen Gerichten dazu. Die Kärntner, die verwenden es wieder ein bisschen anders als die Steirer. Da verfeinert man zum Beispiel, unter Anführungszeichen verfeinert, verdeftigt könnte man auch sagen, man sein Gemüse damit, also Wurzelgemüse und so wird dann mit dem angereichert, oder man nimmt es zum Beispiel als Fülle von Nudeln. Könnte ich erinnern, ich habe schon einmal eine Folge über die Kärntner Kasnudel gemacht, da gibt es ähnliche Rezepte oder ähnliche Gerichte, die eben statt dieser Topfen, dieser Käsefüllung dann eben das Verhackerte verwenden. Oder man nimmt es einfach zum Bestreichen des sogenannten Trenten. Und das ist ein typisches, spezielles Fladenbrot in Kärnten, das sehr knusprig ist. Und da schmiert man eben das Verhackerte drauf. Habe ich leider selber noch nie gegessen, würde mich persönlich aber sehr, sehr interessieren, mal so einen Trenten zu kosten. Ich stelle mir das jetzt mal so wie einen Feuerfleck in der Art vor, der noch warm ist und da verhackert es drüber. Also das könnte ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen. Ah ja, übrigens, teilweise wird in Kärnten das nicht Verhackertes genannt, sondern da hat es einen ganz eigenen Namen, nämlich Sasaka wird das dann auch genannt. Es gibt übrigens noch eine weitere spezielle Verwendung von unserem Verhackerten, nämlich in Form von Kübelfleisch. Und Kübelfleisch ist eine alte Variante, Fleisch- oder Wurstwaren zu konservieren. Nehmen wir mal als Beispiel Geselchtes. Das wird direkt aus der Selch rausgeholt und im Anschluss wird es nochmal nachgetrocknet, damit wirklich so viel Flüssigkeit wie möglich rausgeht. Wenn man das heute selber machen möchte, könnte man dazu zum Beispiel das Backrohr verwenden, bei 90 Grad Celsius dann für eine Zeit lang drinnen lassen. Früher hat man es auch in der Selch noch drinnen gelassen und die ein bisschen mehr angewärmt. Dann hat man auch das Wasser aus dem Fleisch rausgebracht. So, wenn man das einmal schön trocken gelegt hat, nimmt man eben so sein Kübel, sein Email, sein Gefäß, was auch immer man halt haben möchte. Und dann wird einmal der Boden des Fasses entweder mit einer Schicht Schmalz oder gleich mit Verhackerten bestrichen. Und zwar nicht ein bisschen, so eine dünne Schicht, wie man es aufs Brot geben würde, sondern gleich so richtig fest und zwar mit 2 bis 3 cm. Auf diese Schicht drauf hat man dann eine Schicht vom Fleisch gelegt oder wenn es halt Wurstwaren waren, die Sachen. Und darüber hat man dann wieder schön fest Verhackertes gegeben. Ja, dann kam wieder eine Schicht Fleisch und das wird wieder erneut bedeckt mit dem Verhackerten. Und das Verhackerte hatte eben den Sinn, dass das Fleisch luftdicht abgeschlossen wurde, dass er das keine frische Luft zum Fleisch konnte. Und so war das immer schön und sehr, sehr lange haltbar. Man konnte es bei bis zu 12 Grad Celsius lagern, was für einen Erdäpfelkeller oder halt für Erdkeller durchaus Temperaturen sind, die im Sommer normal sind. Und so war es den Menschen damals möglich, ohne zusätzliche Kühlung, das Gesellichte, die Wurstwaren etc., bis in den Frühsommer hin genießen zu können. Ihr wisst ja, ich habe euch in anderen Folgen schon mal erzählt, früher hat man so im Winter die Tiere geschlachtet, einfach aus den Gründen, weil da die natürliche Kälte da war. Und eben zu der Zeit hat man das dann mit Kübelfleisch haltbar gemacht, damit man bis in den Sommer rein eben das Ganze genießen kann. Ein paar historische Fakten gibt es auch noch zu unserem Verhackerten, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Also der Speck ist in unseren Kulturkreis richtig tief verankert. Also wenn ich in Österreich mich so umschaue, Speck gibt es hier in alle Varianten. In Tirol haben sie Nordtiroler Speck, in Kärnten den Geildaler Speck, es gibt in der Steiermark Speck, es gibt in Salzburg Speck. Viele Täler und so haben eigene Speckvarianten und die sind alle wunderbar gut. Aber wusstet ihr, dass bereits die Römer diese Köstlichkeit schon geschätzt haben? Ja, das haben sie gemacht. Und die haben das damals schon geräuchert. Nur heutzutage macht man das Ganze ja wegen des Geschmackes willen primär. Damals, habe ich euch glaube ich eh schon öfter erzählt, hat man das gemacht, um den Speck einfach länger haltbarer zu machen. Da übrigens noch ein kleiner Fakt, den ich nicht wusste. In unseren Breitengraden, also in kälteren Ländern, so wie Österreich oder sagen wir mal Deutschland, Tschechien und alles, was in den Norden raufgeht, da war das Räuchern das Mittel zur Wahl, um Speisen haltbarer zu machen. Im Mittelmeerraum hingegen hat man das nicht gemacht. Da war die Pökelung mehr oder weniger der Standard, um Fleisch haltbar zu machen. Hatte mehrere Gründe, warum man das so gemacht hat, fand ich aber interessant, weil ich wäre ehrlich gesagt nicht der Meinung gewesen, dass man zum Beispiel in Griechenland oder so primär gepökelt hat und nicht auch geselcht hat. Ja, man lernt eben nie aus und ich musste dich kurz noch erwähnen. Ja, und wie bereits erwähnt, heute wird der Speck natürlich auch noch geräuchert, aber ja, nicht mehr wegen der Haltbarkeit, da gibt es genügend andere Möglichkeiten, sei es natürlich oder durch Chemie, durch E-Nummern, was auch immer. Und ja, des Geschmackes willen macht man das, wie gesagt, heutzutage. Wie das Verhackerte eigentlich genau entstanden ist, kann man heutzutage schwer bis gar nicht sagen. Es muss aus dem Bäuerlichen kommen. Es war eine bäuerliche Tätigkeit vor allem. Und da geht man auf die Steiermark zurück. Und warum weiß man, dass eben was Bäuerliches war? Denn es gab damals so im Grundrepertoire eines jeden Hofes einen sogenannten Hackerstock und eben das Verhackermesser, wie ich es vorher erwähnt habe. Und wie ich ja schon öfter erzählt habe, bei bäuerlichen Gerichten gibt es wenige Aufzeichnungen, das wurde ja großteils mündlich überliefert und von daher kann man wirklich nicht genau sagen, wo es denn jetzt entstanden ist. Ursprünglich, das weiß man, dürfte das Verhackerte in steirischen Buschenschenken den Leuten angeboten worden sein. Dies geht nämlich auf einen Erlass aus dem Jahre 1784 zurück von Franz Josef II., der eben da geschrieben hat oder es bewilligt hat, dass in der Steiermark Buschenschenken von den Winzern betrieben werden durfte und da durfte man eben nur kalte Sachen aus eigener Produktion, Sachen Essen verkaufen und seinen eigenen Wein, Most, was auch immer man so an Getränken gemacht hat. Und was man auch noch weiß, dass die Sache mit dem Kübelfleisch primär im Sulmtal und im Lassnitztal gemacht wurde. Also das waren typische Gegenden, wo man Kübelfleisch mit dem Verhackerten gemacht hat. Ansonsten ist das eigentlich, wie bereits erwähnt, fest mit der Brätljause verankert. Und das konnte man auch in einem Werk nachlesen, nämlich im Jahre 1916 von einem gewissen Karl Reiterer. Der hat sich mit der Kultur und so weiter beschäftigt und da hat er eben dann festgehalten, dass das verhackerte Fix eben damals zu der klassischen Brettlause gehört hat. Früher, wie gesagt, war die Herstellung sehr, sehr mühsam. Erst mit der Erfindung der sogenannten Speckmühle, beziehungsweise noch etwas später dann mit dem Wiegemesser, wurde die Herstellung wesentlich einfacher. Naja, und den, ich sag, Durchbruch hat man dann im 20. Jahrhundert mit der Erfindung des Fleischwolfs gefeiert, weil da ging es dann wirklich ganz, ganz, ganz einfach, dass man das Verhackerte macht. Habt ihr übrigens gewusst, dass dieses Gericht auch, wie soll man sagen, Verwandtschaft hat? Da gibt es zwei Sachen, die man zur, wie soll man sagen, näheren Verwandtschaft zählen kann. Die eine führt uns nach Niederösterreich, genauer gesagt ins Weinviertel. Da gibt es den sogenannten Kellergatsch, oder wie man bei uns so schön sagt, der Kellergatsch. Und ja, ich weiß, klingt jetzt nicht gerade sehr einladend, aber glaubt's mir, lasst euch vom Namen nicht irritieren, das schmeckt wirklich gut. Also ich persönlich mag das sehr, sehr gerne. Kellergatsch, das ist auch ein Aufstrich. Und zwar wird der auf, mit geräucherter Wurst gemacht, also nicht mit Speck. Dann wird gerne auch noch Topfen dazugegeben, Mayonnaise, Gurkel, Zwiebel, Paradeismark. Und aus dem wird dann einfach ein Aufstrich gemacht. Klingt nicht einladend, aber wie gesagt, schmeckt, finde ich, sehr, sehr gut. Und das kriegt man halt so in der Region Weinviertel gerne mal serviert, wenn man zum Heurigen geht, auf ein Köllergossenfest und so weiter und so fort. Ebenfalls zur näheren Verwandtschaft für unseren Verhackerten zählt das sogenannte Krammelschmalz. Das wird eben auch als Verwandtschaft angesehen. Das wiederum stammt nicht aus der Steiermark oder Kärnten, sondern aus dem Burgenland. Basiert nicht auf Speck, sondern, wie man vom Namen her vermuten kann, auf Grammeln. Grammeln und Krammelschmalz möchte ich eventuell in einer weiteren Folge mal genauer erklären und euch zeigen, wie man Grammeln selber machen kann. Ist, finde ich, selber ist wirklich was Feines, auch sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr deftig. Aber das, wie gesagt, mal in einer eigenen Folge, da möchte ich jetzt nicht zu viel darüber erzählen. Gut, ich würde sagen, nach viel grauer Theorie kommen wir nun zum Rezept der heutigen Folge. Und was liegt näher, als dass wir heute echt steirisches, verhackertes machen? Kurze Anmerkung noch, wenn jetzt jemand sagt, na bitte, was der uns da erzählt an Zutaten, das hat doch nichts mit steirischen, verhackerten zu tun, da gehört doch noch das rein oder das rein und das gehört weg. Ja, das mag gut sein, es gibt kein einheitliches Rezept für steirisches Verhackertes. Bei meinen Recherchen hat es zig Varianten gegeben, Wahnsinn, was da alles reinkommen kann und was man nicht reingibt. Ich habe mich für eine Variante entschieden, wo ich finde, die klingt eigentlich sehr, sehr gut, die auch nicht allzu schwer zu machen ist und ja, würde sagen, kommen wir einfach zu den Zutaten. Für so circa 8 Portionen steirisches Verhackertes benötigen wir 600 Gramm fetter Speck. Und hier gebe ich euch wirklich den Tipp, nehmt keinen zu mageren Speck. Ich weiß, es ist nicht einfach, wirklich schön fetten Speck zu bekommen. Wenn man so in den Märkten schaut, ist es halt, naja, ein bisschen Fett ist schon dabei, aber es könnte durchaus ein bisschen mehr sein. Denn desto fetter, desto schöner streichfähiger wird das Ganze. Ansonsten müsste man mit noch mehr Schweineschmalz arbeiten. Weiters benötigen wir 100 Gramm Schweineschmalz, Salz, Pfeffer und getrockneten Majoran. Zunächst einmal müssen wir die Schwarte vom Speck entfernen und danach, wenn wir es original wollen, möglichst klein schneiden. Wer das nicht mag, der kann das Ganze auch einfach wolfen. Aber wenn wir es original machen wollen, einfach schön klein schneiden. Danach nehmen wir den Speck, vermischen das Ganze mit Salz, Pfeffer und dem Majoran. Das ist dann euch überlassen, wie viel ihr da nehmen wollt. So einen persönlichen Geschmack. Ich persönlich würde jetzt nicht so viel Salz nehmen, weil der Speck ist schon salzig genug. Und wenn wir das dann Ganze abgeschmeckt haben, nehmen wir einen kleinen Topf oder ein Glas, je nachdem, was ihr halt so habt, streichen das Ganze mal schön mit Schmalz aus und da geben wir dann die Speckmasse hinein. Und die pressen wir so fest wie möglich hinein. bitte, wenn ihr Glas verwendet, nicht zu fest reinpressen. Das Glas sollte dabei nicht brechen. Nur so eine kleine Notiz am Rande. Ich weiß, in der Hitze des Gefechts kann das durchaus schon mal passieren. Das restliche Schmalz, das wir noch haben, erhitzen wir in einem Topf. Und wenn das dann geschmolzen ist, gießen wir das Ganze über die Speckmasse drüber, damit sich das Ganze verschließt und auch ein bisschen in die Masse einzieht. Das bedecken wir dann mit einem schönen sauberen Tuch und geben es an einen kühlen Ort, idealerweise auch dunkel. Und da lassen wir das Ganze dann für 14 Tage reifen. Ja, und danach könnt ihr servieren auf einem schönen Stück Schwarzbrot drauf. Oh, ihr werdet sehen, das ist wirklich ein Traum, wenn man das am Abend so isst. Und wie ihr gerade gehört habt, es ist ja von der Zubereitung her, das verhackert ja wirklich ganz, ganz einfach selber zu machen. Und von da würde ich sagen, wenn ihr das wollt, würde ich persönlich lieber Verhackertes selbst machen, als es im Supermarkt zu kaufen. Gibt ja auch als fixfertige Produkte, klar, man kriegt ja da alles vom Bratelfetten über Kramelschmalz, was auch immer, bekommt man ein fixfertiges Produkt. Nur schaut einmal rein, was die da alles noch reingeben. Da sind Sachen drin, die müssten eigentlich nicht sein. Da braucht man nicht noch irgendeinen Geschmacksverstärker. Da brauche ich kein E-Nummer, was auch immer, und Aroma und weiß der Kuckuck was. Wenn ich einfach diese Zutaten, die ich euch gesagt habe, verwende, habe ich einen wunderbaren, kräftigen und deftigen Brotaufstrich. Nur mal so als kleine Notiz am Rande. Nun gut. Sollte es von eurer Seite noch irgendwelche Fragen zum Verhackerten geben, habt ihr Lob, habt ihr Kritik am Gabelbissen-Podcast, dann könnt ihr mir die natürlich jederzeit gerne zuschicken. Ich freue mich über jede Zuschrift von euch. Dann wünsche ich euch wie immer viel, viel Spaß beim Nachkochen. Bis zur nächsten Sendung. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.